Was wollten Sie in Genf, Lucchini? Den Prinzen von Orléans ermorden, aber er kam nicht. Wieso dann die Kaiserin Elisabeth? Die Journale! Ich las, dass sie gerade in der Stadt war. Wann war das? Am 10. September 1898. Giorno bellissimo. Ein sonniger Tag. Nicht warten. Mach die Nacht zum Morgen, lass mich befreit sein und geborgen. Wisch die Erinnerung in mir aus, gib meiner Seele ein Zuhause. Lass die Welt versinken, ich will mit dir im Nichts ertrinken, mit dir als Feuer auferstehen und in der Ewigkeit will. Yeah.